»Das ist das Morph, wissen Sie?« sagte sie. »Gegen Schmerzen. Sprechen schmerzt. Naja, alles schmerzt, aber das Sprechen ist das Schlimmste. Essen ist auch kein Vergnügen. Der Doktor meint, die Pillen bringen mich in einem Jahr oder dreien um. Ich habe gesagt, die werden mich nicht umbringen, bevor ich meinen Fall vor Gericht gebracht habe. Darauf habe ich mich festgelegt, Anwalt Parker.« »Ah, sie fangen an zu wirken. Gut, ich würde noch eine nehmen, aber dann werde ich beduselt. Fang an, Sachen in die falsche Reihenfolge zu bringen.« »Sagen Sie mir, wie ich helfen kann«, sagte Phil. Sie warf den Kopf zurück und stieß ein hexenhaftes Gackern aus. Er erkannte, dass ein Teil ihres Halses abgesackt und in die Schulter geflossen war. »Helfen Sie mir, die Scheiße aus den Wichsern rauszuklagen. Damit können Sie mir helfen.« Und damit erzählte sie ihre Geschichte. Christine Lacasse hatte mit ihrem Ehemann und 5 Kindern in den Morrow Estates gewohnt, einer von Neff errichteten Einfamilienhaussiedlung im Städtchen Albany, unmittelbar südlich von North Conway. Die Lampen in ihrem Haus gingen ununterbrochen an und aus und manchmal quoll Rauch aus den Steckdosen. Ronald Lacasse verdiente als Fernfahrer gutes Geld, war aber eben die meiste Zeit unterwegs. Christine Lacasse frisierte den Damen daheim die Haare und ihre Trockner und Föhne sorgten ständig für Kurzschluss. Eines Tages gerieten die Elektroverteilerkästen in den Haustechnikräumen ihres 4-Häuser-Blocks in Brand und sie hatten fast eine Woche lang keinen Strom. Christine, noch nicht die Verbrannte, wandte sich an den Hausverwalter, der bloß mit den Schultern zuckte und dem Elektrizitätsversorger New Hampshire Power and Light die Schuld zuschrieb. »Der konnte mir nichts weismachen«, erklärte sie Phil und nippte an ihrem Wasser. »Ich bin nicht erst gestern vom Heuwagen gefallen. Ein Stromstoß könnte nicht bewirken, dass die Verteilerkästen von 4 Häusern Feuer fangen. Zuerst würden bloß die Sicherungen durchbrennen. Auch andere Häuserblocks in den Morrow Estates hatten Probleme mit ihrem Licht und ihrer Elektroheizung, aber keiner so wie wir.« Nachdem die Reaktion des Hausmeisters sie nicht zufriedenstellte, rief sie im Portsmouth-Büro von Neff an, sprach dort mit einem Mitarbeiter und wurde von Pontius zu Pilatus weitergereicht. In der Bibliothek von North Conway fand sie die Nummer des Bostoner Hauptquartiers und ermittelte die hohen Tiere des Konzerns, rief dort an und bat darum, den Generaldirektor sprechen zu dürfen. Nein, wurde ihr praktisch mitgeteilt, der sei viel zu beschäftigt, als dass er sich mit jeder Hausfrau aus Klein-Kleckersdorf unterhalten könne. Stattdessen verband man sie mit einem weiteren Mitarbeiter, wahrscheinlich einem mit besserem Gehalt und besseren Anzügen als der in Portsmouth. Dem Bostoner Typen sagte sie, dass die Wand in ihrem kleinen Heimfriseursalon manchmal heiß werde, wenn der Strom flackere, und sie ein Summen hören könne, als wären Wespen unter dem Putz. Sie erklärte, sie könne sogar etwas Durchgeschmortes riechen. Der Mitarbeiter sagte ihr, sie würde wahrscheinlich Trockenhauben und Föhne verwenden, die für die gelieferte Spannung nicht ausgelegt seien. Mrs. Lacasse erkundigte sich bei ihm, ob seine Mutter auch lebende Kinder zur Welt gebracht hätte, und legte auf. An jenem Weihnachten hängte Neff über das ganze Morrow Estates Areal verteilt Weihnachtsbeleuchtung auf. »Der Konzern hat das gemacht?« fragte Phil. »Nicht der Hauseigentümerverband der Estates?« »Wir hatten keinen so einen Verband«, erklärte sie Phil. »Nichts in der Art. Jeder hatte nach Thanksgiving einen Zettel von Neff im Briefkasten, hieß sie tätens, um auf die festliche Zeit einzustimmen.« »Ah. Einzig aus der Güte ihres Herzens«, sagte Phil und kritzelte etwas auf seinen Notizblock. Die Verbrannte ließ ihr Hexengackern ertönen und deutete mit einem missgestalteten, halbgeschmolzenen Finger auf ihn. »Ich mag sie. Sie werden mich rausschmeißen, wie all die anderen, aber ich mag sie. Keiner von denen hat irgendwas von dem aufgeschrieben, was ich gesagt habe.« »Haben Sie den Flyer noch?« »Mein eigener ist verbrannt, aber ich habe einen ganzen Stapel von solchen, genau wie dem.« »Ich hätte gern einen davon. Nein, ich möchte sie alle. Erzählen Sie mir von dem Brand.